Ich schreib aus Liebe zu Musik und diese Lines, die selber Marken zu involvieren, hab ich angefangen mit Texte schreiben. War genau am 17.02.2007, genau an diesem Tag hab ich meinen ersten Text geschrieben. Mann, war das scheiße, doch ich hatte Lust drauf mehr zu machen. Ich rappte Freestyle auf dem Beat und wollte irgendwie mehr mitmachen. Ich nahm meinen ersten Track auf, der mir auch nicht so gefallen hat. Doch ein paar Wochen später hieß die Trauerkabel Nacht. Danach setzte ich lange aus und schrieb nur noch aus Langeweile. Ein paar Monate später bräuchte ich niemandem was beweisen. Danach fing ich wieder an zu rappen und schrieb die ganze Nacht lang. Und irgendwann war ich im Studio von Cartoon Dawas. O-N-E-O-H, Ron oder Oswerb. Egal was sie sagen, Mann, ich bin und bleib ein Rapper. Egal was sie sagen, ich bring die Zeilen auf den Beat. Denn O-N-E-O-H schreibt aus Liebe zu Musik. Ich rap aus Liebe zu Musik. Ich rap aus Liebe zu Musik. Zwei G's auf einen Beat, das ist Liebe zur Musik. Ich schreib aus Liebe zu Musik. Ich rap aus Liebe zu Musik. Zwei G's auf einen Beat, das ist Liebe zur Musik. Ich schreib aus Liebe zu Musik. Ich rap aus Liebe zu Musik. Zwei G's auf einen Beat, das ist Liebe zur Musik. Ich schreib aus Liebe zu Musik. Ich rap aus Liebe zu Musik. Zwei G's auf einen Beat, das ist Liebe zur Musik. Schon in frühen Jahren stieg mein Interesse für Musik. Doch zu dieser Zeit war ich noch in Gitarrensounds verliebt. Mit Spencer und B-Merz saß ich damals in meinem Zimmer. Ich rappte Freestyle just for fun, doch hatte davon keinen Schimmer. 2007, ich und ein altes Philipp Mike. Keine leichte Zeit, ich stand mit meinem Rap allein. Das Mike war meine erste Liebe und niemand konnte uns trennen. Ich war unantastbar und meine Zeilen waren am Brennen. So langsam fing ich an, auf alles und jeden zu scheißen. Ich lernte Wano kennen und wir machten niemand was beweisen. Dieser Track war der Hammer und jeder wollte ihn haben. Und so machten wir uns in der Gegend einen Namen. Ich hörte diese Melodie und hab mich sofort verliebt. Da Wano rappt auf diesem Beat nur aus Liebe zur Musik. Ich liebe das Gefühl, ich könnte dabei draufgehen, wenn sich Wörter aufs Papier wie ein Seidentuch über die Haut legen. Ich rap aus Liebe zur Musik. Ich rap aus Liebe zur Musik. Zwei G's auf einen Beat, das ist Liebe zur Musik. Ich rap aus Liebe zur Musik. Ich rap aus Liebe zur Musik. Zwei G's auf einen Beat, das ist Liebe zur Musik. Ich rap aus Liebe zur Musik. Ich rap aus Liebe zur Musik. Zwei G's auf einen Beat, das ist Liebe zur Musik. Ich rap aus Liebe zur Musik. Ich rap aus Liebe zur Musik. Zwei G's auf einen Beat, das ist Liebe zur Musik. Schreib aus Liebe zur Musik und gib nicht auf, wenn du am Boden liegst. Ja klar, ich rappe wegen dem Ruhm und auch aus Liebe zur Musik. Schreib aus Liebe zur Musik und sag die Wahrheit in deinem Text. Mono und Cartoon sind krasse Rapper und sie flexen.